WDR 5 Erlebte Geschichten. Michael Gwistek, 1942 in Berlin-Weißensee geboren, hat mehr als 150 Filme mit nahezu allen bedeutenden Regisseuren in Ost und West gedreht, von Frank Beyer über Haag Bohm bis zu Andreas Dresen. Seinen Rollen verleiht der begnadete Komödiant meist eine amüsante Schrulligkeit. Bevor Michael Gwistek an der staatlichen Schauspielschule in Ost-Berlin studierte, machte er eine Ausbildung zum Dekorateur, arbeitete in der Kneipe seiner Eltern, verdiente sein Geld als Handelsvertreter für Warmwasserboiler und nahm an Rock'n'Roll-Wettbewerben in West-Berlin teil. Sein erster Film war ein Western, bei dem er seine Schießkünste bedauerlicherweise nicht zeigen durfte, obwohl er schon als Jugendlicher den Umgang mit dem Colt so trainiert hatte, dass er schneller als John Wayne ziehen konnte. Festgehalten auf einem 8mm-Film mit dem Titel »Von einem, der träumte, ein Cowboy zu sein«. Also ich bin 1942 geboren, 14. Januar in Berlin-Weißensee. Also ich bin jedenfalls im Weißensee aufgewachsen, in Berliner Allee 100. Und mein Vater, der war noch im Krieg in Gefangenschaft, war da mit meiner Mutter alleine in der Wohnung. Und der kam dann irgendwann und hat sich bis heute, also jetzt ist er inzwischen tot, aber beschwert, dass ich ihn nicht richtig empfangen habe, sondern angebrüllt habe auf der Straße als Sechsjähriger, weil ich ihn nicht erkannt habe als meinen Vater. Nebenan bin ich zur Schule gegangen und da war ich Bester im Turnen und war an Ringen und am ganz heißen Tag habe ich so Schwingen an den Ringen und da war ganz oben an der Decke war so ein Drahtseil und da wollte ich unbedingt mit den Beinen rankommen. Habe dann mich so gestreckt und bin auch rangekommen, aber rutschte dadurch mit den Händen an den Ringen ab und fiel dann so 5 Meter mit 2-mal Drehen auf das Parkett von dem Fußboden der Schule und hatte nur eine Erinnerung, habe die Augen aufgemacht und sah das gelbe T-Shirt meiner Lehrerin rot. Und dann war ich im Krankenhaus und meine Mutter kam hin und sagte, mein Gesicht sei schwarz gewesen. Und die Ärzte haben gesagt, es gab nur eine einzige Möglichkeit, so ein Ding zu überleben, indem man aufs Gesicht fällt. Alles andere hätte ich mir Rückgrat gebrochen oder sonst was oder Rollstuhl. So ging das erstmal los mit mir da in Weißensee. Also ich hatte keinen Schaden dann. Das Dumme war bloß, dass ich ein Jahr davor 2 Jahre im Krankenhaus gelegen habe mit Meningitis und musste aus der Schule raus und bin dadurch von der 1. Klasse in die 4. versetzt worden, weil ich 2 Jahre ausgesetzt habe und habe diese nie wieder nachgeholt. 2. Klasse, 3. Klasse. Also ich kann bis heute nicht das 1x1, kann das ABC nicht, was man so lernt in der Zeit. War zu faul, die hat mich dann immer durchgeschummelt. Also mir blieb dann nicht weiter übrig, als Schauspieler zu werden. Studieren konnte ich nicht, weil mir fehlten 2 Jahre. Dann kam ich in die Rock'n'Roll-Zeit, weil ich musste mir ein bisschen Taschengeld verdienen und habe fleißig geübt. Und das war so vor dem Mauerbau und ganz komisch ist es entstanden. Mein Vater kam nach Hause strahlend und sagte, wir haben ein Rennpferd. Ich sage, was haben wir? Ja, wir gehen jetzt immer nach Karlshorst vom Pferderennen, Trabrennen. Ich sage, wie, was? Ja, habe ich gekauft. Zufall, ist gut. Dann sind wir da immer hin, habe ich meinen Freund kennengelernt, Manfred Mertens, ein Gemüsehändler. Der war auch da und Amateurfahrer und ich habe dann auch trainiert zum Amateurfahrer. Und da waren wir dann immer zum Pferderennen und da waren natürlich Leute, die auch Pferdebesitzer waren und mit dem Auto da waren und dann abends aber noch, wenn nach dem Rennen rübergefahren sind, sind immer durchs Brandenburger Tor gefahren, auf den Kudamm und dann da um die Häuser gegangen und die brauchten jemanden, der ihre Autos fährt und ein bisschen aufpasst und so. Das haben wir dann gemacht, meine Mertens und Icke, und hatten dadurch ein Auto. Und dann sind wir mit den Autos, konnten wir überall um die Häuser fahren. Und dann habe ich an Rock'n'Roll-Wettbewerben teilgenommen, bei Rolf Eden, noch im alten Eden-Salon in der Damaschke-Straße, dann später am Kugelheim, im Big Eden, und habe da so ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert mit Tanzen. Erstmal Nile-Testhemden, weil die ja damals diese blauen Beleuchtung hatte und das leuchtete dann so und man selber sah so ein bisschen bronzemäßig aus. Und die Kleidung der Halbstarken war ja bei uns, dass man ließ sich einen Maßanzug machen, der kostete 200 Ost. Für 200 kriegte man einen Maßanzug, das war also ein V-Sakko, kurz, nicht tailliert, sondern V, sondern so kurz übereinander. Hose, absolut 19er Schlag musste das sein. Und vor allen Dingen Torero-Schuhe, spitz und mit einem Torero-Absatz. Dadurch kriegte man diesen John Travolta-Gang, ja, diesen VIP-Gang. Und dann einen schmalen Lederschlips, der mit dem Gummi, ja, die kannst du ja nicht wissen, mit dem Gummi kannst du dran ziehen. So, dann, so sind wir los und haben dann auch noch so nebenbei, kam auf Höhensonne, ja, kam so auf, er hatte irgendwie Höhensonne. Ja, ja, wurde drauf geachtet, also diese Zurechtmachen, diese Zeremonie, ich gehe jetzt los, ja, also das war, darum behaupte ich ja auch, dass ich der Erste war in Europa, der den Twist eingeführt hat, weil mein Vater hatte ein Tanzlokal und ich war in der Wohnung, machte mich fertig zum Runtergehen. Ich machte da so ein bisschen, heute würde man sagen, Animator. Also ich sorgte da für Stimmung, wir hatten auch immer Stammgäste und so. Und im Runtergehen blieb ich nochmal stehen, weil im Fernsehen lief New York, New York hieß die Sendung mit Werner Becker. Und der kündigte an, dass er heute etwas hatte, was exklusiv die ersten Bilder für Europa, ein neues Fieber ist in Amerika ausgebrochen, nennt sich Twist, von jemandem, der hieß Chubby Checker. Und wie der geht, zeigen wir Ihnen gleich. So, dann bin ich noch einen Moment stehen geblieben, war aber schon höhengesonnt und Fingernägel gemacht und alles. Wir waren sehr penibel, Anzug saß alles. Und ich gucke so ruf und dann spielten die da Let's Twist Again, Chubby Checker. Und ich sah die Leute da tanzen, wie die das machten. Rannte runter in den Laden und sagte, alle mal hör, hör, und gibt was Neues in Amerika, nennt sich Twist, geht so. Jetzt stand ich und wir waren das einzige Lokal, in Privatlokal, gab drei Musikboxen, die die DDR mal auf einer Leipziger Messe gekauft hat. Davon waren zwei volkseigen und eine privat. Die hat meine Tante gekauft und stellte sie in den Laden ihres Bruders, was mein Vater war. So, diese Musikbox hatte Schellackplatten noch drin, die so mit dem Arm raus. Ja, was drücke ich jetzt so? Was kann man für Twist nehmen? Hatten wir nicht. Dann habe ich In the Mood gedrückt von Glenn Miller. So. Und dann habe ich danach getwistet mit meiner ersten Freundin, die ich hatte, Inge, eine Friseuse, Blondine, Traumfrau. Und die hat sofort mitgemacht mit ihren Hohen und das Ganze dauerte so ungefähr 3,5 Minuten. Dann bekam ich von meinem Vater Lokalverbot, weil Inge auf ihren Stöckelabsätzen ausgerutscht war und ihre Kniescheibe neben dem Knie saß. Die ist rausgesprungen und auf der Tanzfläche und die Feuerwehr, einer hat die Feuerwehr angerufen, kam in den Laden und hat dann Inge auf einer Trage rausgetragen. Und daraufhin habe ich dann von meinem Vater Hausverbot gekriegt, weil das geschäftsschädigend ist. Hat er natürlich nicht lange gehalten, 2 Stunden, aber war so seine erste Reaktion, was ich hier mache. So, das war Einführung des Twistes. Und da der Weg von dem Fernseher bis runter in die Kneipe, damals gab es ja in den Kneipen keine Fernseher, also dass man das direkt sehen konnte, also ja nur 2 Minuten war und das losging, behaupte ich, dass ich der war der Schnellste, der Erste in Europa, der den Twist sozusagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer schneller das Ding umgesetzt hat hier als ich damals. Also das war eine sehr aufregende Zeit. Also es war ungefähr so, wie als sie dann in Hollywood verfilmt haben mit John Travolta, Saturday Night Fever. So ungefähr sah mein Leben aus, bis da rein dann die Mauer mittendrin gebaut wurde. Also das heißt, mein Leben war komplett von einem Tag zum anderen zu Ende. In der Zeit, ich brauchte natürlich für die, um die Häuser gehen, Westgeld, ja. Und darum habe ich ein Doppelleben geführt, was meine Eltern nicht wussten. Wir hatten einen Gast in unserer Kneipe, der war Holländer. Ja, und ich war so ein schüchterner Typ, ja. Kann ich mir heute ja nicht mehr vorstellen, dass ich ein sehr introvertierter, schüchterner Typ sei. Sagt er, du musst aus dir herausgehen, du musst mal ein bisschen mit den Leuten, ich nehme dich mal mit. Ich sage, wo mit? Naja, und der war Handelsvertreter in West-Berlin für Koch- und Wasserautomaten. Und dann ging der mit mir los und ich durfte ihn begleiten, wie er freundlich klingelte. Guten Tag, ich komme vom technischen Außendienst Arista. Wir erfassen ja, boah, mir ging die Tür schon zu, wir kaufen nichts. So, bumm, ne? Klingeln wir an der nächsten Tür und so. Hat er mir das gezeigt und dann sagt er, willst du auch mal? Kriegst pro Auftrag 60 D-Mark in West. Dachte ich, naja, das ist es. Also, das Geld kann ich gut gebrauchen. Nicht zum Umtauschen in Ostgeld, sondern für um die Häuser gehen. Habe ja nicht alles mit Tanzen verdient. So. Und so habe ich meine Dinger verkauft und habe einen Haufen Geld verdient. Ja? Und hat auch Spaß gemacht. So, und das wurde auch, genau mittendrin kommt die Mauer. Und zwar an dem Zeitpunkt, wo ich so, habe dann eine Wohnung gehabt in West-Berlin im Haus von Rolf Eden, weil ich einen Wohnsitz brauchte, weil ich einen richtigen Reisewerbepass gekriegt habe aus West-Berlin vom Oberstadtrat Ingversen, weiß ich noch wie heute, mit der Bemerkung, Sie sind der jüngste Handelsvertreter Deutschlands. Ich war 18, man musste 24 sein, ich habe aber eine Sondergenehmigung gekriegt. Wie die zustande gekommen ist, weiß ich nicht, da muss hintenrum irgendwie so. Brauchte aber einen Wohnsitz, den hatte ich dann bei Rolf Eden und dann war diese schöne Leben zu Ende. Und das geht doch nicht. Das kann ja sich ja nicht machen. Also sozusagen, man hat mir meinen Lebensraum weggenommen und ich saß dann da und dachte, was mache ich denn jetzt? So, das war schon ziemlich hart. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch noch nicht vorgenommen, wie mal mein Leben aussehen soll. Außer diesen Gedanken mit Schauspieler, den hatte ich schon immer im Hinterkopf. Das wusste niemand, hat mich geschämt, sowas zu sagen. Weil ich habe mal was angedeutet bei meinem Vater, hat er mich nur von der Seite angeguckt und hat so, also das war klar, dass ich die Kneipe übernehme und in der Gastronomie bleibe irgendwie so, denn die so eine Flausen im Kopf, Schauspieler. Muss einen Text auswendig lernen, das kannst du doch ja nicht. Was ich mir einbilde, ja, also auch, er war ein bisschen eifersüchtig, also das wäre dann so über ihn so ein Stand. Also ich sollte so auf seinem Level bleiben und nicht jetzt hier, also das war nicht so einfach. Ich habe mir in der Kneipe meines Vaters überlegt, dass es zwei Dinge gibt, auf die ich aufpassen muss. Also für mein Leben, was jetzt vor mir ist, als 16-Jähriger. Das, womit du deine Zeit verbringst. Das heißt, die Arbeitsstelle, das ist die größte Lebenszeit, wo du sitzt, und der Partner, mit dem du zusammenlebst. So, und da musst du einfach lange suchen oder lange überlegen. Und nicht die Erstbeste heiraten, geht nicht. Ich brauchte ein unordentliches Leben. Heute so, morgen so. 20 Stunden hintereinander arbeiten, 2 Tage frei, nachts arbeiten, mal am Tag, im anderen Land arbeiten, jeden Tag mit anderen Partnern, schöne Frauen kennenlernen, viel Geld verdienen. Und das Blöde ist, es ist so, wie ich mit 16 gedacht habe. Ich habe wunderbare Frauen kennengelernt in dem Beruf. Ich habe die unterschiedlichsten Berufe spielen dürfen. Ich habe in allen Ländern gearbeitet und ich habe einen Haufen Geld damit verdient. Genau so ist es gekommen. Und ich habe inzwischen die Traumfrau gefunden. So, ist aber nicht die erste. Also nach Inge kamen dann noch ein paar und jetzt ist es Gabriela und das ist die Frau, mit der das Leben einfach Spaß macht und das ist das Wichtigste. Mir so, ich habe ja nur ein Leben, das muss Spaß machen und das muss positiv sein. Achso, einer der letzten Filme, den ich gesehen habe, dann wurde die Mauer gebaut, war am Bahnhof Zoo, ne, die glorreichen 7 und das fand ich schon ganz gut, also so ein Film. Vor allen Dingen Hotte Buchholz. Hotte Buchholz, mein Vorbild, nämlich Berliner Junge von der Straße und schafft es bis nach Hollywood, also wird richtiger Schauspieler. Das müsste ich auch schaffen, also irgendwie so. Also ich war überhaupt nur filmfixiert, Theater kam dann später, wusste ich gar nicht, dass es Theater gab. Ich war noch nie im Theater, aber Kino, so. Und davor auch ganz wichtig, alle 3 James Dean-Filme hintereinander gesehen. Ja, so, also das war dann meine Welt. Ich wollte dann natürlich nicht wie Horst Buchholz werden, sondern wie James Dean. Eine Kragenecke war bei mir immer ein bisschen hoch, der Kopf war ein bisschen schief und ich bemühte mich, kompliziert zu sein. Also war absoluter James Dean-Fan. Ja, und dann habe ich im Fernsehen gesehen, eine Talkshow mit Horst Buchholz, wie der erzählt hat aus Hollywood, wie das so ist. Und dann hat er erzählt, er hat hier sein Holster mitgebracht und sein Colt, wie er zu der Waffe gekommen ist. Und da gibt es riesen Raum und da gibt es 100.000 so eine Dinge. Und dann suchst du dir die aus, die passt und der funktioniert so. Und das klappt man so auf und so schnallt man die an. Das muss genau die Höhe haben mit der Hand. Und wenn du ziehst, ist das so. Und ich habe das also reingeschlungen und habe mir sofort ein Holster selber gebaut, eine Knallpätzchenpistole ausgegossen mit Zinn, damit sie schwer wird und habe den Colt so umgebaut, dass man wirbeln kann und von da ab habe ich 2,5 Jahre wirbeln geübt mit diesem Ding und habe es zu einer beachtlichen Schnelligkeit gebracht. Ich habe natürlich gewusst, wie die Zeiten sind von den ganzen Hollywood-Stars. Also der langsamste, einer der langsamsten Zieher war John Wayne, der konnte nicht so schnell, ja, einer der schnellsten war Steve McQueen. Und ich lag so in der Mitte, aber im oberen Bereich. Ja. Der ganz schnellste war erstaunlicherweise Sammy Davis Jr. Und da hat nicht hingekriegt. Da gibt es einige Tricks, um das zu messen. Aber ich war ziemlich dicht dran, hatte nie Fingernägel, die sind mir immer abgebrochen, alles war kaputt, die Pfoten waren kaputt und die Pistolen gingen kaputt, wenn sie runterfielen und so, da musste ich das neu ausgießen und so, ah, das war furchtbar. Aber ich habe es geschafft, dass ich also in der Luft den Colt loslasse und der ist dann von alleine rein gedreht und ist auch von alleine rein geflogen. Oder hier hoch und wieder auf von quer und geladen und hinten raus, von hinten rin, von vorne rin, von im Sprung. Erstmal hechten, im Flug ziehen, eine halbe Rolle machen, landen und dann fächeln oben abballern. Habe ich 8mm Aufnahmen dann mit der Kamera von mir gemacht. Das waren so meine ersten selbstgedrehten Filme. Icke mit dem Colt. Nie hat das einer von mir verlangt bis heute. Ich habe noch nie einen Film gedreht, wo ich mal ballern kann. Es ist zum Kotzen. Ja, nee, Spur des Falken war der Trauma schlechthin. Ich habe das vor beim Casting gezeigt. Der Regisseur sagte, den nehmen wir mit für Rolf Hoppe in Kaukasus. Der macht uns alle Schießaufnahmen. Ja, ist gut. Ich fahre mit in Kaukasus und war ja noch Student. Ich war ja zweites Studienjahr und da nur die großen Schauspielhalle. Und dann kamen wir hin und mein Drehort, wo ich drehen sollte, war statt blau gelb, weil da gerade ein Erdrutsch war. Und in der DDR war es ja so, Zeit spielt überhaupt ja keine Rolle. Dann warten wir eben, bis der Fluss blau wird. Wir drehen den nicht gelb. So. Okay, das heißt, da ich ja nicht am Theater spielen musste oder irgend sowas, ich kann da unten bleiben. Ich war 8 Wochen im Kaukasus und habe dem Koch geholfen, war mit Gojko Mitic immer auf Bärenjacht mit dem Flitzbogen. Er hat mir Flitzbogenschießen beigebracht. Ich habe ihm Colt-Schießen beigebracht, weil er war Winchester-Spezialist, aber Colt konnte er nicht und einen Bären haben wir nie getroffen, aber wir wollten immer einen Bären schießen. Aber das war auch gut. Und dann nach 8 Wochen auf immer hieß es, wir haben heute deine Szene gleich mitgedreht, weil gutes Wetter war. Ich sag, wie, was, ich war hier im Hotel und ihr habt da gedreht. Ich war aber 8 Wochen im Kaukasus und mein erster Film und ich dachte, das ist immer so. Ja. Ich bin ja gerne so ein Klammermensch, der also sagt, also meine Anfänge und da hätte ich gerne das hinten raus. Also ich habe mir gewünscht, weil mich natürlich Fernsehen und all so gefragt haben, was können wir denn machen, 75, ja? Ich sage, ich habe noch eine Sache offen. Mein erster 8mm Film, den ich selber gedreht habe, der hieß Von einem, der träumte, ein Cowboy zu sein. Und da mache ich so alle Sachen, die man im Western macht, so mit 16. Ich sage, und da möchte ich gerne nochmal so, und da waren die ganz begeistert und haben also versucht, mir einen Film zu schreiben, von einem, der träumte, ein Cowboy zu sein. Wir haben Motivsuche gehabt in Kanada und die Motive standen fest. Der Film war finanziert, aber irgendwas fanden sie dann am Drehbuch. Ich fand das Drehbuch grandios, die fanden es große Scheiße, haben sie einen anderen schreiben lassen, das fand ich richtig große Scheiße, das fanden die, aber wir sind nicht zusammengekommen, kurz und gut, hat es nicht stattgefunden. Und jetzt meine ich, dieses Ding muss ich mir alleine basteln. Ich gehe nicht von dieser Welt runter, bevor ich mir nicht meinen Cowboy-Film selber gedreht habe. Und zwar so, wie ich bestimme, wo die Kamera steht, wenn ich auf den Faustschlag reagiere oder also, wie ist jede Kameraeinstellung, jeden Winkel, dass das nach was aussieht und ich weiß den Sound und ich weiß das alles und so, und das will ich nochmal machen. So. Und da ich eh noch Zeit habe, weil ich starker Raucher bin, also dadurch hat man ein muted Immunsystem gegen Krankheiten als Raucher, dadurch lebe ich noch so lange, kann ich mich da in Ruhe vorbereiten und sage, solange Clint Eastwood das kann, kann ich das auch. Da bin ich ganz arrogant. Also mein Image, ja, ich habe ja nie am Image gearbeitet, sondern das entsteht so, der eine sagt so, der andere sagt so. Eine Zeit lang war ich der Woody Allen, weil ich nun selber geschrieben habe, selber gespielt habe, selber Regie geführt habe, also meinen eigenen selbstgemachten Film gemacht habe, ohne dass mir einer reinquatscht. Und weil ich auch Woody Allen-Fan bin und diese Art von Humor, aber ich selber würde mich nicht festlegen. Ich bin auch der Klassenclown, ich kann auch sehr primitiv sein und ich habe nichts gegen Karlauer. Ich habe auch gerne hintergründige Witze. Meine Eitelkeit besteht darin, dass ich gerne etwas tue, womit ich einen Lacher auslösen kann. Das finde ich schon eine Sache, an der ich arbeite, auch privat. Also ich habe das von meinem Vater. Unsere Kneipe hieß bei Alfred, Wehen zu Alfred. Und Alfred war ein Entertainer. Und das habe ich ein bisschen von meinem Vater gelernt. Also wenn da eine intellektuelle Denkpause an einem Tisch entsteht, fühle ich mich sofort bemüßigt, die zu füllen mit irgendeiner dämlichen Bemerkung, in der Hoffnung, ich kriege einen Lacher, was mir sehr oft gelingt. Und natürlich bin ich, sage ich jetzt mal vom Künstlerischen her, sehe ich mich eher im Charakterfach, aber für mich ist eben ein Drama, was ich spiele, es gibt kein Drama ohne Humor. Also ich suche mir die Stellen dann so raus, dass ich nicht nur diese pure Drama, also ich halte mich da an Brecht, der sagt, Unglück im Übermaß ist komisch. Also das heißt, dass ich so dramatisiere, dass es dann schon wieder komisch. Und die Judenkomödien, das siehst du in amerikanischen Filmen, die spielen existenziell die Situation. Die spielen um ihr Leben und du lachst dich tot, die richtig Guten. Ja? Der Film Die Kundschafter des Friedens, also der Titel ist ja schon ein bisschen außergewöhnlicher, der ist so DDR-typisch, nämlich weil wir hatten keine Spione, wir haben nicht spioniert, wir hatten höchstens Kundschafter. Und alles, was wir in der DDR gemacht haben, war eigentlich für den Frieden. Und wir alle waren für den Frieden. Und für viele war damit Ende der Fahnenstamme in irgendeiner Diskussion. Weil bist du für den Frieden oder bist du nicht für den Frieden? Also, und damit war die Diskussion zu Ende. Weil für den Frieden waren wir. Die Kriegstreiber waren die im Westen. Und wir waren die, die für den Frieden sind. Und da muss man drüber lächeln, weil es natürlich kindisch ist, so wie die ganze DDR kindisch war und die ganze DDR-Führung auch kindisch war. Wir haben die doch alle nicht ernst genommen. Und so ist auch der Film. Und wir sind die alte Garde, die Hübschen, Glatzeder, Gwistek sind die Ossis und Westen vertreten von Jürgen Prochnow. So, hast du also erstmal schon die gegen den, so. Und natürlich übertreiben wir ein bisschen und hauen ein bisschen auf die Kacke und meinen, wenn wir das spielen, ernsthaft, können wir das nicht spielen. Wir müssen das ein bisschen so spielen, wie wir Honecker erlebt haben. Das ist doch lächerlich. Also wenn man sich das heute ansieht, das kann doch nicht wahr sein, dieser Mann, wie der geredet hat und wie der dabei denkt. Aber so spielen wir auch so ein bisschen, weil das hatte diesen liebenswerten Charme, sage ich jetzt mal heute, weil es ist 25 Jahre her und ich finde, man muss jetzt auch mal ein bisschen drüber lachen und ein bisschen drüber lächeln, wie wir damals so waren oder einige so waren, aber wir waren eine andere Sorte, dadurch, dass wir Gruppenmenschler gewesen sind. Das Schöne ist, ich sage immer, ich habe ein Leben gehabt und eine ganz aufregende Klammer vom Leben. Das heißt, meine Zeit bis zum 19. Lebensjahr habe ich in West-Berlin verbracht, rein Saturday Night Fever Travolta-mäßig. Und dann habe ich die komplette DDR erlebt, und zwar von der Gründung bis zum Fall. Also, und dieses Experiment, an einer Gesellschaftsordnung mitzuarbeiten, wo wir angetreten sind, die toppt alles in der Welt, weil es die erste und einzige gerechte Gesellschaftsordnung sein wird, die es gibt, wo jeder die gleichen Rechte hat, wo es keine Unterschiede gibt mit dem Verdienst oder mit dem Privilegien oder mit sonst was, also wo wir alle eins sind und das wird der Traum. Und den haben wir ja geträumt, alle, für eine Zeit. Der eine nur 2 Jahre, der anderen 10 Jahre, einer träumt heute noch davon, sondern wir haben von null angefangen und wollten, was jutet, dass die Scheiße nicht funktioniert hat. Und nie funktionieren wird, haben wir zu spät gemerkt. Und als wir gemerkt haben, das wird nicht, ne, da haben wir es abgeschafft. So, peng. Von einem, der träumte, ein Cowboy zu sein. Der Schauspieler Michael Gwistek, der gestern 75 Jahre alt geworden ist. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Christian Gojenich. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine Frau, die modelt und das erst mit über 60 anfing, nachdem sie vorher getanzt hat. Unter anderem lange in Las Vegas, Evelyn Hall. Nächsten Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.